الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zum achten Unterricht zu den grundlegenden Dingen in der Aqidah, im Bereich des Tawhid. Letztes Mal hatten wir über Al-Kufr gesprochen. Und nochmal kurz, damit man die Worte richtig versteht. Gemeint ist, man begeht Kufr, wenn man etwas vom Koran verleugnet oder den gesamten Koran oder die gesamte Sunna oder etwas, was fest überliefert worden ist, worin es keinen Zweifel gibt, ja, unter den Ulama des Islams, und worin sie sich einig sind. Nicht in bestimmten Hadithen, worin sie sich uneinig sind, ob diese Überlieferung authentisch ist oder nicht. Und da spricht man nicht über Verleugnung, sondern spricht man darüber, ob diese Überlieferung akzeptiert wird oder nicht. Und das Verleugnen ist, dass man daran nicht glaubt und es ablehnt. Ja, sei es der Koran oder die Sunna, Teile, die authentisch überliefert worden sind, Mutawatir, ohne Zweifel, und Dinge, worin sich die Gelehrten einig sind, der Salaf. Nicht über Überlieferungen, wo sie sich nicht einig sind. Das nochmal zur Bestätigung und zur Verdeutlichung dessen, was ich letztes Mal gesprochen habe. Ich möchte euch Beweise, inshallah ta'ala, über den großen Kufr nennen. Der große Kufr, barakallahu fikum, haben wir gesagt, teilt sich in zwei, der große und der kleine. Der große Kufr, barakallahu fikum, haben wir zuerst gesprochen über Kufr al-Takdhib. Und Kufr al-Takdhib ist, dass du etwas zur Lüge erklärst vom Islam. Sei es ein Prophet, sei es ein Gesandter, sei es vom Koran oder der authentischen Sunna. Ja? Und Themen, sehr wichtig, Themen, worin es auch Ijma' gibt, yani, wo Themen, worin es Ijma' gibt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man aufpasst und nicht Themen, wo es Ijma' gibt von Sahaba, Tabi'in, Tabi'in, verleugnet. Ja, worin sich diese Generationen einig sind. Das ist auch Kufr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer ist ungerechter als jemand, der gegen Allah eine Lüge ersinnt und die Wahrheit, nachdem sie zu ihm gekommen ist, für Lüge erklärt. Ist nicht die Hölle ein Aufenthalt, ist nicht die Hölle ein Aufenthaltsort für die Kafirin. Und der Kufr al-Iba wal-Istikbar ma'at Tasdiq, ja, der Kufr der Verweigerung und des Hochmuts, trotz der Anerkennung, ja, trotz der Anerkennung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, und hier ist sehr, sehr wichtig, nochmal, der Kufr der Verweigerung und des Hochmuts, trotz der Anerkennung Allah subhanahu wa ta'ala. Wichtig, ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und als wir zu den Engeln sagten, werft euch nieder vor Adam, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Schaut, außer Iblis. Ja, Allah sagt, illa Iblisa, aber wastakbara wa kana min al-kafirin. Ja, er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Kuffar. Also er hat das abgelehnt, Allah zu gehorchen. Er hat die Urteile Allahs abgelehnt, beziehungsweise das den Befehl Allahs abgelehnt. Und so jeder, der die Befehle Allahs ablehnt und verleugnet, ja, und hochmütig ist, sie anzunehmen, okay, dieser ist ein Kafir. Ja, dieser ist ein Kafir. Wie zum Beispiel jemand sagt, ich brauche nicht beten, ich bin besser als das Gebet. A'udhu billah. Ja, ich brauche das nicht. Okay? Und andere Dinge, die Kufr sind, wie einige, möge Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahren. Und dann der Kufr, der Kufru Shak, ja, der Kufr in Bezug darauf, yani, wenn man zweifelt über die Wahrheit des Islams. Ja, die Wahrheit des Islams oder Teile vom Koran und ähnliches. Ja. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahren. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er betrat seinen Garten, während er sich selbst Unrecht tat. Er sagte, ich glaube nicht, dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird. Und ich glaube nicht, dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn. Werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn als Rückzugsort finden. Seine Gefährten sagten zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt, verleugnest du, schaut mal, sehr, sehr wichtig, akafarta billadhi khalaqak, verleugnest du, also begehst du Kufr, verleugnest du denjenigen, der dich aus der Erde, hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat. Aber was mich betrifft, er, Allah, ist mein Herr und ich geselle meinen Herrn niemandem bei. Suratul Kahf, Vers 38. Das heißt, wenn jemand zweifelt an den Koran, an den jüngsten Tag oder dass es Allah gibt oder die Malaika im Allgemeinen, ja, oder die Propheten und Gesandten, ja, und andere Dinge, so ist er raus vom Islam, weil Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahrt. Und dann Kufrul I'rab, dass man sich abwendet. Wir haben gelernt, was gemeint ist mit dem Abwenden von das, was du brauchst, damit deine Religion vorhanden ist. Und das, was du, also vom Lernen und vom Praktizieren, ja, von den Dingen, die notwendig sind. Oder dass man sich allgemein vom Islam abwendet, das ist Kufr. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Aber diejenigen, die den Islam leugnen, wenden sich von dem ab, wovor sie gewarnt werden. Und dann der Kufr des Nifaks. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, dies, weil sie zuerst Gläubige gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind, da wurden ihre Herzen so versiegelt, a'udhu billah, dass sie, yani, dass in sie nie Güte eintreten wird, in Klammer, so verstehen sie nicht, a'udhu billah, so verstehen sie nicht, ja, so dass sie, yani, einen Nutzen draus bekommen. Der Kufr und Nifaq. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahren, dass wir in den Kufr fallen, in den Kufr fallen und in den Nifaq fallen. Und wir werden inshallah ta'ala über den Nifaq noch detaillierter sprechen. Barakallahu fikum. Heute sprechen wir über den Tagut. Den Kufr und den Tagut. Und Tagut ist alles, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Alles, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Ja? Und da muss man auch wissen, dass es Arten von den Tawarit gibt. Und sie sind sehr viele. Sie sind sehr, sehr viele. Und von ihnen die größten Köpfe sind Iblis, la'anahullah, der Shaitan, möge Allah ihn verfluchen. Er ruft zur Anbetung zu ihm durch die Gehorsamkeit ihm gegenüber. Und jeder, der neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, und das ist die zweite Art, jeder, der neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, und er ist damit zufrieden. Das ist wichtig. Und er ist damit zufrieden. Warum er ist damit zufrieden? Weil es gibt Propheten und Gesandte und rechtschaffene Menschen, die angebetet werden, aber keine Tawarit sind. Warum? Weil sie erstens nicht zu sich berufen haben, dass man sie anbeten soll neben Allah. Und zweitens, sie sind auch nicht damit zufrieden. Deswegen sind sie keine Tawarit. Aber derjenige, der sie anbetet, hat sie zu einem Tawarit neben Allah subhanahu wa ta'ala genommen. Yani, er betet eine Götze neben Allah subhanahu wa ta'ala an. Aber Isa und Uzair und Maryam sind an sich keine Tawarit und Götzen. Weil sie sind keine Menschen, die zur Anbetung zu sich gerufen haben und noch damit zufrieden sind, dass sie neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Drittens, wer die Menschen dazu aufruft, dass sie ihn anbeten, das sind ebenfalls Tawarit, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und ebenfalls von den Tawarit gehört, diejenigen, die behaupten, das Verborgene zu kennen. Diejenigen, die behaupten, das Verborgene zu kennen. Ja, er sagt zum Beispiel, in einer Woche passiert das und das, ja, und ähnliches. Egal wie der Weg auch sein mag. Ja, wir sprechen nicht von Prophezeiungen, die wir aus der Sunna kennen. Das hat nichts damit zu tun. Wir reden von Leuten, die behaupten, das Verborgene zu kennen. Egal wie sie es behaupten und auf welchem Weg sie es machen. Ob es durch Kaffeelesen ist, ob es durch Kartenlesen ist, ob es durch Sternlesen ist, ob es über, egal welcher Weg, ja. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Keiner in den Himmel und Erden kennt das Verborgene außer Allah. Und fünftens, derjenige, der richtet mit anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala, ist auch ein Tagut. Deswegen sagt Allah, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Wer nicht richtet nach dem, was Allah herabgesandt hat, so sind dies die Kuffar. Ja? طيب, so sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, der Tagut ist alles, wo der Diener die Grenzen überschreitet, die ihm festgelegt worden sind. Ja, yani von Allah. Sei es in der Gehorsamkeit, sei es in der Anbetung oder sei es in der oder sei es im Gehorchen. Also wir haben drei Arten von Tawarit. Einmal die man anbetet, einmal die man befolgt und einmal die man gehorcht. Ich hatte einen Fehler gesagt bei der Aussage von Ibn Qayyim, habe zweimal, glaube ich, gesagt, befolgt. Aber es sind drei, er sagt drei, die man anbetet, die man gehorcht und die man, barakallahu fikum, befolgt. Und er sagt, Ibn Qayyim, rahimahullah, wenn du die Tawarit genau betrachtest in unserer Zeit, dann sind es genau diese drei. Auf diese drei kehren die Tawarit zurück. Was muss der Mensch machen in Bezug auf die Tawarit? Er muss glauben, dass sie Kuffar sind. Jeder, der neben Allah subhanahu wa ta'ala zur Anbetung zu sich ruft, ja, oder angebetet wird und er ist damit zufrieden, oder behauptet, das Verborgene zu kennen, oder er richtet mit anderen, was Allah herabgesandt hat, ja, oder er ist Iblis, na, er gehört dazu, so ist er ein Kafir. Also du musst glauben, dass diese Menschen Kuffar sind. Okay, dass diese Menschen Kuffar sind, Ungerechte sind. Ja, jetzt hier in Bezug auf Iblis, er ist ja ein Djinn. Ja, aber er ist ein Kafir. Das sind Ungerechte. Ja, Ungläubige. Man muss sie hassen. Ja, man muss sie hassen und das, was sie tun. Man muss sie ablehnen und ihr tun. Denn Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Subhanallah, لا إكراه في الدين. Es gibt keinen Zwang in der Religion. قد تبين الرشد من الغي. Ja, يعني der richtige Weg, der besonnene Weg ist klar von dem Weg der Irreleitung. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله سميع عليم. Allah sagt, und wer den Tagut ablehnt, verleugnet, ablehnt, und an Allah subhanahu wa ta'ala den Iman verinnerlicht, ja, und auch handelt, wichtig. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا. Der hat sich an die festeste Handhabe gehalten. La ilaha illallah. Am Islam. Ja, das nicht zerreißt. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Wahrlich, Allah ist allhörend und allsehend. طيب. Und die Wahrheit ist das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist und seinen Gesandten. Das ist der Weg der Rechtschaffenen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Tawarit ablehnen, verleugnen, hassen, ja, ihren Weg als schlecht sehen und Unglauben sehen und auch ihre Taten, ja, und sie meiden. Und dass wir den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlichen und handeln danach. Und sehr, sehr wichtig nochmal. Isa und Maryam und die Propheten und Gesandten und die Malaika, die angebetet werden, sind an sich keine Tawarit. Warum? Weil sie nicht, barakallahu fikum, zur Anbetung zu sich gerufen haben, noch zufrieden sind, dass man sie anbetet. Ja? Aber jeder, der neben Allah subhanahu wa ta'ala andere anbetet, hat sich diesen zum Tawarit genommen, zu Götze genommen. Ja? Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahren. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.